Deutschlandfunk. Hörspiel. Einmal im Jahr wird in Karlsruhe zu den Hörspieltagen, der größten deutschen Veranstaltung rund um Hörspiel und Soundart, der Deutsche Hörspielpreis der ARD verliehen. Das Siegerstück der 8. Hörspieltage, die im November 2011 stattfanden, kam vom Norddeutschen Rundfunk. Wir zitieren aus der Begründung der Fachjury, der Jochen Hieber, Sigrid Löffler, Theresia Walser, Jens Biski und Uwe Kammann angehörten. Das Hörspiel Altersglühen, Speed Dating für Senioren, des Autors und Regisseurs Jan-Georg Schütte, ist eine virtuose Stimmsinfonie. 5 Frauen und 5 Männer zwischen Ende 60 und Ende 80 treffen in einem Hamburger Café zusammen, um sich in einem verbalen Reihum der Paarungen jeweils 8 Minuten lang miteinander bekannt zu machen. Dass sich die ebenso einfache wie heikle Grundsituation dieses Hörspiels in ein bezwingendes Ensemble aus Gedanken und Gefühlen verwandeln kann, liegt in hohem Maße auch an der außerordentlichen Improvisationskunst der 10 Schauspieler. Aus den Rollenvorgaben entwickeln die Dialogartisten prägnante Figuren. Jan-Georg Schütte komponierte daraus ein Hörstück, in dem sich Sprache und Musik, Stimmen und Existenzräume wie selbstverständlich miteinander verbinden. Gerade weil Authentizität simuliert, also kunstvoll hergestellt wird, wirkt Altersglühen so real wie lebenswahr. Soweit die Begründung der Jury. Im Anschluss an unser Hörspiel wird Michael Langer, wie in jedem Monat, in seiner Sendung Zinsch, ihre Verbindung zur akustischen Kunst, einen Ausblick auf unser Hörspielprogramm geben. Altersglühen. Speed Dating für Senioren. Ein Hörspiel von Jan-Georg Schütte. Nee. Nee, ich gehe da nicht hin. Das ist doch Quatsch. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den Gedanken gekommen bin. Ausgerechnet ich auf so ein... Was soll man denn da überhaupt sagen? So, guten Tag. Ich heiße Elko Wolko. Nee. Thorsten, mir ist es ein bisschen peinlich, darüber zu reden. Ich habe mit einer Organisation eine Verabredung getroffen, wo ich vielleicht jemanden kennenlerne. Ich weiß einfach nicht, wie man das beginnt. Ja, Komplimente machen, gut. Ja, nochmal Komplimente, gut. Und dann werde ich sie irgendwann, wenn ich merke, dass sie darauf reagiert, werde ich sie fragen, ob sie mich auch attraktiv findet. Was hältst du davon? Hallo, Kitty. Hier ist Veronika. Ja, ich weiß, du liest viel, aber so ein Kerl. Es gibt da sowas, eine Art Veranstaltung. Na, hör mal, so wie wir aussehen, klar. Ja, pass auf, nächste Woche Montag. Kommst du da vorbei? Weißt du, ein Mann braucht eine Frau. Also um es kurz zu machen, es kann sein, ich weiß es noch nicht genau, aber bleib doch bitte sitzen. Du wirst eventuell ein neues Frauchen kriegen. Ja, was wedelst du denn da mit dem Schwänzchen? Ja, was meinst du, was ich anziehen soll? Ja, das Geblümte, dachte ich. Ja, du Schnurz, na gut, dann ziehe ich das wieder an. Das mit den Pailletten, ja? Ja, gehört noch weg. Immer neugierig. Ich glaube, sowas machen wir auch nur einmal. Haben Sie mal was gehört von Speed-Dating? Vielleicht finde ich da ein nettes Gespräch. Ich weiß es nicht. Eigentlich weiß ich nicht, warum ich da hingehe. Ich schaue mir das an. Schaue mir die Leute an. Vielleicht erfahre ich, wie die das machen. Wie die das schaffen. Ich schaffe es ja auch irgendwie. Es ist nur so wahnsinnig grau oder leer oder da ist so gar nichts. Guten Abend. Guten Abend. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Danke, ich gehe schon mal. Herr, ich habe Ihnen. Darf ich mal vorstellen, mein Name ist Frau von Bier. Sie sind Frau, ich muss das nur für meine Liste wissen. Sehen Sie ab in Frau? Pia, ja. Frau Pia. Guten Abend. Entschuldigung, ich habe nur das Namen. Frau Jenich, ich bin Veronika. Hansen. Veronika. Ja, wir sind weiter. Ich habe hier heute Frau Stenzel. Oder Toiletten. Ich bin so aufgeregt, das erste Mal. Ah ja, Entschuldigung. Meier. Deutsche Meier. Ja, Lüben Meier. Ja, schön, dass Sie da sind. Ich mache die Musik mal ein bisschen leise. Jetzt heiße ich Sie nochmal alle herzlich willkommen, ganz offiziell im Namen des Hamburger Speed Dating. Wir haben uns dieses Café ausgesucht. Wie Sie sehen, es ist ein altes jüdisches Kaffeehaus gewesen. Und zwar ist es so, dass das Speed Dating vor knapp 15 Jahren von einem jüdischen Rabbiner in Los Angeles erfunden worden ist. Ach nein. Ja. Für seine Gemeinde, damit innerjüdische Ehen schneller geschlossen werden können. Gut. Wie Sie sehen, haben wir hier 6 Tische für Sie aufgebaut. Und da werden sich die Damen, jede Dame, einen Tisch suchen. Und die Herren setzen sich dazu. Es ist egal, zu welcher Dame Sie sich setzen. Sie werden nachher zu jeder Dame kommen. Dann haben Sie 8 Minuten Zeit, sich gegenseitig vorzustellen. Und dann ertönt 8 Minuten. Was soll denn da passieren? 8 Minuten? Acht Minuten ist doch eine ganze Menge. Ja. Wir werden sehen. Entschuldigung. Nach 8 Minuten ertönt dieses kleine Glöckchen. Und dann rücken bitte die Herren einen Tisch nach rechts auf. Und die Damen dürfen sitzen bleiben. Am Schluss. Nicht vergessen, wir haben da diese Zettel liegen, da nehmen Sie sich einen davon und kreuzen an, wen der hier getroffenen Herrschaften Sie gerne noch einmal wieder treffen möchten. Ja, und wenn man 2 treffen möchte. Man kann auch 2 Kreuze machen. Naja, meistens macht man ja 3 Kreuze. Gut, ja, vielen Dank soweit und dann wünsche ich Ihnen eine schöne Stunde. Ja, danke schön. Günter Wand. Sie sind Günter Wand? Ja. Gab es da nicht mal so einen... Ja. Ich glaube, den Namen... Ja, aber das ist nicht der... Nein, das, mit dem habe ich gar nichts zu tun. Privet. Schönen guten Abend. Manja Savut. Oh, Sie sprechen kein Deutsch. Doch, ich spreche Deutsch. Ich wollte nur mal wissen, ob Sie Russisch verstehen. Ich darf mich Ihnen gleich mal vorstellen. Mein Name ist Biel. Ja, ja. Ich bin die Veronika übrigens. Ja, und Knut. Also ich heiße... Ich heiße Elke Wolko und... Gut, ja. Mal, ja. Ah ja. Ich bin echter Hamburger. Also, Biel. Biel. B-I-H-L. Ich heiße Birgit Johansen. Ich bin der Konstantin Wagner. Mein Name ist Achim Meier. Angenehm. Jakoba Kisch. Kisch? Kisch, ja. Ja, nicht wie Kisch, sondern Kisch. Wie Kisch, ohne I-E. Kisch. Fackisch. Ach so. Ich finde das ja ganz faszinierend, einem Menschen gegenüber zu sitzen, ja? Also, ich, Ja, ich fremdle, muss ich zugeben. Ich fremdle. Ich bin. Sind Sie freiwillig hierher gekommen oder hat man Sie dazu aufgefordert, gezwungen? Also zwingen lasse ich mich nicht, das muss ich schon sagen. Aber ein Freund hat mir geraten, das zu tun. Eigentlich wollte ich das nicht, ich will es überhaupt nicht. Und jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Im Moment fühle ich mich ganz wohl, dass wir uns getroffen haben. Aber normalerweise, wenn ich meinen Freund nicht dazu ein bisschen arg anhielt. Aber wenn er gegen so überhand genommen, die haben das auch viel billiger gemacht, die ganze Familie hat dabei. Wo haben Sie das erfahren? Was hier von diesem Speed-Dating? In der Zeitung, ja. Ich auch. Sie auch, ja, ja. Ich komme nämlich auch von Bremen her, also ich wohne auch nicht in Hamburg. Jawohl. Ja. Ich finde das eine sehr gute Idee, sowas zu machen. Ja. Also man darf es nicht mit zu viel Erwartungen, glaube ich, besetzen oder gar belasten. Ja, das man ist ja auch aufgeregt. Ne? Ja, natürlich. Ja. Weiß man ja auch nicht. Ja, klar, ja. Mein Mann und ich, also mein Mann ist tot, und wir kannten uns ja länger als Helmut und Loki, sage ich immer. Wir wohnten im selben Haus schon als Kinder. Oh ja. Und die Eltern von meinem Mann, die waren Flüchtlinge und mit einem Pferd. Leben Sie allein? Ja, leider. Oder Gott sei Dank, je nachdem. Ja, ich war natürlich einmal 1000 Jahre verheiratet, ist auch wunderschön. Aber 1000 Jahre? Also ausgiebig. Bis zur Unkenntlichkeit verheiratet, ja. Jetzt erlauben Sie mir die Frage, was machen Sie denn? Nichts. Sie sind doch nicht schon in Rente. Sehen Sie mir das natürlich denn? Bin ich in Rente. Ja, ich mache nichts. Und was machen Sie nichts, wenn Sie nichts machen? Nichts. Sollen Sie lesen oder gehen Sie ja, das ins ist, Konzert oder ins Theater oder sowas? Es gelingt mir im Moment nichts. Es gelingt mir nichts. Aha. Und ich bin hierher gekommen auf, netter Zufall, eine Verkäuferin hat mich dazu gebracht. Hm. Die hat mich beobachtet und hat bemerkt, dass ich nichts mache. Mhm. Also, und diese Dame hat mir gesagt, ich soll was machen. Und jetzt mache ich das. Ich weiß auch nicht recht, was ich sagen soll. Ich erwarte hier etwas. Mhm. Die Rose steht Ihnen gut. Die ist schön, nicht? Ja. Aber das gehört hier zu dem Lokal. Wo ich das jetzt sehe, ärgere ich mich ein bisschen, dass ich nicht eine Rose selbst mitgebracht habe. Ja, das ist ein Fehler. Das hätten Sie machen können. Ja. So ist mein Leben. Mein Leben ist auch voller Fehler. Ja, aber manchmal hole ich mich nicht auf. Das ist kein Fehler. Meine Enkeltochter sagte, Opa, versuch das doch ruhig mal. Du bist immerfort so allein und Oma ist nun schon so lange tot. Und wie alt ist Ihre Enkeltochter? No, meine Enkeltochter, die ist schon Mitte 20. Oh, ja. Ich bin zwar manchmal ein bisschen ein unbequemer Opa, weil ich immer ein bisschen die Wahrheit sage und so aus der eigentlich altmodischen Zeit so ein bisschen lebe und den Kindern... Ja, aber da steckt ja auch viel Wahrheit drin. Ja, ich habe leider überhaupt keine Kinder. Nein, von drei Männern leider. Ich hatte einen Mann, der wollte mich mit 18, der war Russe, den habe ich kennengelernt, eigentlich schon kennengelernt als ganz jung, als Kind. Machen Sie das auch zum ersten Mal? Ja. Ja? Ein bisschen aufgeregt. Ja, man ist so ein bisschen ungewohnte Situation. Ja. Ja, ja. Ich bin die Veronika übrigens. Ja, und Knut wieder. Ah ja. Knut Krugmann, ja. Ah ja. Ja. Sind Sie Hamburgerin? Nein, ich bin keine Hamburgerin. Ja, ich bin echter Hamburger. Ach so. Ja. Aha. Schon 5 Jahre allein. Aha. Ja. Ja, ich 10. 10? Ja. Ja. Ja. Und was haben Sie beruflich so gemacht? Ja, wissen Sie, ich hatte früher Ein Gemüseladen. Ein Gemüseladen und... Und Sie leben allein, oder? Ich lebe alleine, ja. Das heißt, ich habe einen Hund. Aha. Ja, ja, ich meine, wir haben auch immer Boxer gehabt. Ach ja. Ja, ja, ja, das ist schon toll. Ja. Jetzt kommt noch was ganz, was Sie vielleicht abschreckt. Ich habe ein, ich will nicht sagen fanatisches, aber doch ein sehr großes Interesse für Fußball. Also das wäre kein Problem, ich bin kein Fußballfan. Nein, das müssen Sie ja auch nicht sein, Sie müssen nur sozusagen es zulassen. Darf ich Sie mal ganz direkt fragen, haben Sie eine ganz gute Rente? Oder ja, die ist. Ich komme knapp aus. Ich gehe essen, weil ich finde, alleine essen ist irgendwo sich selbst kochen und dann alleine essen finde ich immer... Finde ich irgendwie ein bisschen doof. Und darum, das kann man bei uns nicht. Und dann, irgendwann hatte ich dazu keine Lust mehr und habe das Ganze verkauft, noch günstig verkauft. Günstig verkauft? Ja, vor acht Jahren etwa. Ja. Prima. Sind Sie irgendwie gebunden oder sind Sie... Nein, also mein Mann, wir hatten auch einen Laden, wir hatten ein Geschäft in Itzehoe, ja, Gardinen ähnlich. Und alles im weitesten Sinne, nicht? Einrichtungsgegenstände. Ja, ich habe die Buchhaltung gemacht in unserem Laden, aber leider sind wir in den 90ern, mussten wir Konkurs anmelden. Ach. Ja, und das hat mein Mann auch nicht verkraftet, er ist dann kurz darauf, hat einen Schlaganfall erlitten und ist an den Folgen dann auch verstorben. Ich bin jetzt schon lange alleine, seit 10 Jahren ungefähr. Ach. Ja. Wer hat Ihnen denn... Naja, alleine bin ich auch. Sie sind aber alleine. Aber erst seit 2 Jahren. Mhm. Meine Frau hat sich unbegreiflicherweise von mir getrennt, von einem Tag auf den anderen. Ach. Ich weiß den Grund nicht genau. Ich habe natürlich sehr viel darüber nachgedacht. Eine Sache hat mir der Therapeut geraten. Machen Sie eine Reise. Ach, das ist gut. Ja. Das ist schön. Ja. Und da ich eigentlich immer nur Geschäftsreisen gemacht habe, ja, habe ich diesen Rat gerne angenommen. Und seit der Zeit plane ich eine Reise nach Paris. Oh. Ja, ich war noch nie in Paris. Ja, beim Geld wird es ja nun so sein, dass zunächst mal meine geschiedene Frau alles erben wird. Ich habe ja alles verkauft. Ach, das behalten Sie bei, das Testament, so. Das behalte ich zunächst mal bei. Ja, aber Sie wissen doch gar nicht, wer zuerst stirbt. Nein, das stimmt. Das weiß man doch nicht. Nein. Da kann man doch mal erst mal ganz hoffnungsfroh sein, wenn das Leben jetzt noch mal eine neue Wendung nimmt vielleicht. Sehr richtig, vielleicht ändere ich mein Testament auch noch mal. Wer weiß. Redet und redet die ganze Zeit, hat mich nicht einmal was gefragt, der interessiert sich überhaupt nicht. Ich glaube, es ist ein furchtbarer Geizknochen. Nee. Viel Glück. Ja, für Sie auch. Ja. Wiedersehen. Ja, das klingt ja alles unheimlich gut. Dann sag ich mal. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Freude mit Ihrer kleinen Minka. Also ich würde mit Ihnen gerne mal mit meinem Hund rausfahren und schöne Spaziergänge machen, sich unterhalten. Ja, gern. Herr Wartenberg. Vielen Dank. Da kann man sich gut noch länger unterhalten. Sie so offen erzählt haben. Diese 8 Minuten waren für mich viel länger, als ich gedacht hätte. Ja? Ich freue mich. Ich finde, das geht wahnsinnig schnell. Tschüss. Alles Gute. Ja, Ihnen. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen. Mhm. Ach, der ist ja nett, nicht? Aber der ist ja nichts für mich, das ist ja, ach, ist viel zu hoch. Architekt. Als will ich mir den Bart ansehen, da kann ich ja nichts mit anfangen. Der ist so schnell, wahnsinnig schnell, bisschen laut, obwohl das ganz angenehm, weil ich höre nicht gut, ich weiß nicht, es geht mir alles zu schnell. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Ich darf mich bei Ihnen vorstellen. Guten Tag. Darf ich mal die Hand geben? Mein Name ist Wolfgang Biel. Mein Name ist Knut Kokmann. Knut Kokmann. Und ich bin auch Hamburger. Ich bin Achim Meyer, Jahrgang 24, jünger aussehend. Und ich freue mich, dass ich Sie bei diesem Speed-Dating kenne. Nehmen Sie doch Dankeschön. Platz, bitte. Kokwasserwut. Bitte? Kokwasserwut. Das war nur ein Spaß. Ich wollte nur wissen, ob Sie Sprachen können. Ob Sie Russisch können. Ach schon, nein. Nein, weil das ist meine Lieblingssprache. Ja, das ist auch, kann ich verstehen. Biel. Ja, ja, Sie bitte? Ich heiße Elke Wolko. Wolko? Wolko. Wie die Wolke, sag ich mal. Oh, ja. So sehen Sie auch ja. Ein bisschen. Schön. Ja. Ja. Knut Kochmann. Kochmann, ja, das klingt ein bisschen hamburgisch. Küchenmann würde man vielleicht sagen. Koke, ja, natürlich. Kochmann. Ja, mein Name ist Jakoba Kisch. Aha. Seltsame Situation, ne? Ja, ja, ungewöhnlich, ja. Absolut. Freiwillig ja. Hier? Also, wenn ich ehrlich bin, ich habe dieses Speed-Dating zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ach, wie nett. Ja, und war auch erst ein bisschen skeptisch und dachte ja, warum nicht? Versuch's mal. Ja. Ich habe aber, das müsste ich vielleicht sagen, und das ist ganz wichtig, ich habe einen Hund. Ach, Hund, so. Ja, also das ist eigentlich eine Voraussetzung, dass die Dame, die sich für mich interessieren würde oder mit der, die man weiter kennenlernen würde, eine gewisse Tierliebe hat. Ja. Soll ich jetzt Farbe bekennen? Wäre schön, ja. Ich schaue viele Tierfilme, finde ich sehr interessant, ja. Ja. Ich bin auch tolerant mit Tieren. Ich würde mir nie einen Hund zulegen. Ja. Eigentlich ist damit unser Gespräch beendet. Eigentlich ja. Ja. Ja. Ich bin St. Pauli-Fan und immer noch geknickt, weil die gestern verloren haben. Ja, und ich bin ganz froh, weil ich bin eine alte Schalkerin. Ja. Ja, so ist das. Aber wie gesagt, als Geburtstagsgeschenk, und wenn es nicht klappt, also diese, dann hänge ich mich auch nicht auf. Wie soll man sich nach 8 Minuten entscheiden für wen? Das ist, und ich meine, jemand, der keinen Hund will und dann noch irgendwo Schalke-Fan, das ist natürlich, es würde aber interessante Reibungen geben. Ja, naja, ja. Also haben wir zumindest schon was geklärt. Das ist ja, doch genau, die Fronten sind klar. Die Fronten sind klar. Absolut klar. Schön. Ja. Sie sind auch aufgeregt, ne? Ja, ich habe Sie schon gesehen, so rübergespinkst. Und wissen Sie, wenn man so alt ist jetzt, also ich sag mal, ich bin 68, ne? Wenn man so alt ist, dann wird man ja eigentlich als Frau gar nicht mehr wahrgenommen. Nicht? Man wird ja selten gesehen. Und Entschuldigen Sie, ich nehme Sie gerade wahr. Wir sind nur beide hier. Ja. Nun müssen wir. Sie müssen mich auch leider wahrnehmen. Das ist, und das war etwas, was ich, das habe ich vermisst. Ich denke, es gibt Dinge, die muss man nicht aufhören, weil man alt ist. Haben Sie einen Freund? Nee. Nicht. Ne? Und Sie? Ja, einen Freund habe ich, ja. Um das mal so zu sagen, ja. Leben Sie gerne? Ich überlege gerade, ob ich noch mal Lust habe zu leben, um es mal so zu sagen. Also ich könnte mein Leben durchaus abschließen, aber weil ich alleine bin, nicht wahr? Also ich sage, wenn ich nach Hause komme, ist da niemand, der fragt. Aber das wäre nicht das Problem. Aber wenn es noch mal ein Ziel gibt, das Leben kann sehr lustig sein. Ja. Ja. Ja, also jetzt kommen ja noch weitere Herren auf Sie zu. Ich muss Ihnen sagen, ich bin auch ein bisschen neugierig. Du ja, hast ja, noch das sagt kommen, man Frauen ne? nach. Aber Sie doch sicher auch auf die Frauen. Also ich könnte jetzt bald nach Hause gehen. Ich habe meine ersten Eindrücke gesammelt und so. Und ich bleibe hier, ich bleibe hier. Natürlich ist es so eine menschliche Begegnung, finde ich immer ganz interessant. Ich bin ja auch über 80. Na wunderbar. Na sehen Sie, dann haben wir gemeinsam, dann werden wir ins 100-Jährige gehen und dann werden wir Wissen Sie, dass es ein Tal der 100-Jährigen gibt? Nein. In einem südamerikanischen Land gibt es eine Gegend, wo die Menschen, also 100 Jahre ist kein Thema. Und ich habe Aufnahmen gesehen von 100-Jährigen, die arbeiten, die sind gesund. Herrlich. Und das ist doch toll. Ja, das wäre ja für uns beide eine gemeinsame Reise wert. Auf in die Anden ins Tal der 100-Jährigen. Reisen Sie gerne. Nicht im eigenen. Warum sind Sie denn gekommen, wenn ich fragen darf? Ja, also ich hatte meine erste Liebe so mit 18, das war ein Russe, ich war in Russland, wir haben uns so wahnsinnig verliebt, er wollte mich sofort heiraten. Aber ich war halt 18 und ich war halt einfach viel zu jung. Ja, mit 30 wäre ich dann bereit gewesen, wir haben uns immer wieder getroffen, ich bin immer mit dieser Dr. Tigges Reisegesellschaft hingefahren. Und okay, ja. Na, bei mir ist es ja so gewesen, dass ich lange verheiratet war. Unsere Ehe war vielleicht nicht aufregend. Haben Sie Kinder? Ja, vier Kinder, oh, drei Söhne, glücklich. Drei, ja, aber leider habe ich nicht so enge Verbindung zu den Kindern. Nein? Naja, das liegt auch ein bisschen, natürlich liegt es an mir auch und es liegt aber auch an meiner geschiedenen Frau. Ihr Einfluss, die Kinder betreffend, hat meinen immer weiter zurückgedrängt. Ich habe dann nach und nach die Verbindung verloren, auch den Mut. Oh, das ist aber furchtbar schade, ja, das kann schade. Man doch nicht machen. Ja, ist schade. Och, das ist, ich würde ist, so gerne, auch wenn es nur ein Kind wäre oder ein Enkelchen, das wäre so schön. Ja. Jetzt habe ich halt nur eine Katze. Was heißt nur eine Katze? Die kann ja treuer sein als jeder andere Mann. Kennen Sie auch Paris? Ich liebe Paris, wirklich. Tja, aber nach Paris möchte ich auch nicht so gerne allein fahren. Das würde mich ja sehr reizen. Ja, das ist ja gut zu wissen, ja. Ja, tanzen Sie danach? Eigentlich nicht. Tanzen Sie nicht gerne? Ich bin kein Tänzer. Haben Sie auch früher nicht gerne getan? Nein, habe ich nicht, nie gerne gemacht. Ich habe so gerne getan, so ich möchte so gerne mal wieder tanzen. Das war, ja. Ach, schön, ja. Aber nur zu zweit. Aber alleine finde ich ganz hoch. Dann würde ich Ihnen allerdings lieber einen anderen Partner wünschen, als mich fürs Tanzen. Sonst, ja. Nein, ich habe in Wismar gearbeitet. Damals war das ja noch Deutsches Reich. Ich bin eigentlich nicht einsam. Das kann man nicht sagen. Ich habe vier Töchter. Toll, und noch eins. Vier gegenüber hat. Dass ich mich hier gewöhnt habe. Und das Wichtige ist. Ist ja irgendwie ganz nett hier. Ne? Ja, es ist ein netter Raum. Ja, ich finde auch ganz hübsch und angenehm. Ja. Obwohl es ja ziemlich aufregend ist. Ja. Hatten Sie schon ein gutes Gespräch? Ja. Ja. Sie auch, ja? Ja. Ja. Das heißt, wenn ich ehrlich bin, habe ich vor allem mich erzählt. Mhm. Ja, das in dem Sinne war es. Doch, es war auch Gespräch. Ja. Tatsächlich, ja. Das ist ja wichtig, ne? Dass man sich kennenlernt. Ja, allerdings. Ja, also ich heiße Birgit Johansen. Ja, hallo Frau Johansen, Frau Birgit. Ich heiße Konstantin Wartenberg und ich war verheiratet schon. Und also das heißt, ich war es nicht ganz richtig, um es so direkt zu erzählen, meine Frau liegt im Koma schon seit Jahren nach schwerer Krankheit. Ach, du lieber Gott. Und wie weit sie das intellektuell, also gedanklich Dinge registrieren kann, das ist sowieso unklar. Aber Sie fühlen sich frei genug, jetzt diesen Versuch zu machen hier mit unserem Speed. Es ist eine sehr gute und eine Gewissensfrage. Wenn ich ehrlich bin, frei genug würde ich das nicht nennen. Ja. Ich fühle mich fast ein bisschen wie aufgefordert, doch so etwas wahrzunehmen und nicht im eigenen, etwas leidgeprüften Safte so zu verharren und vor mich hinzusuppen. Das ist ja... Aber Sie möchten eine Frau als Freundin oder was auch immer kennenlernen, aber nicht unter Umständen nicht heiraten oder so. Weil Sie so schön offen fragen, möchte ich gerne auch ehrlich antworten. Also ich bin mir nicht ganz klar, ich bin mit mir selber da nicht ganz klar und versuche ehrlich mit mir umzugehen, weil ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich könnte ich mir denken, so wie ich mich so kenne, dass so auf dem Grunde auch der vielleicht nicht sich selbst gegenüber ausgesprochenen Gedanken doch so ein Wunsch, wo nicht nur schlummert, sondern auch... Darf ich das jetzt einfach mal interpretieren, was Sie mir erzählen? Sie suchen eigentlich eine Frau fürs Bett, stimmt's? Diese Interpretation ist naheliegend. Aber nicht zutreffend? In unserer Zeit, nein, es trifft nicht zu. Okay, gut. Also ich hoffe, ich mache mir da nichts vor. Ich glaube, gegen das Bett hätte ich sicher nichts eins oder wäre da nicht scheu oder... Ich glaube nicht, dass ich sehr verklemmt bin. Auf manche Phasen. Aber das ist nicht. Tja. Ja. Herr Kuckmann. Möchte ich mal. Tschüss, auf Wiedersehen. Wissen Sie meinen Namen noch? Also ich kann nur sagen, es war für mich eine schöne Begegnung. Wir haben ihn vergessen. Wiedersehen, Herr Wartenburg, oder wie war der Name? Wartenberg, ja. Wiedersehen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ich bedanke mich auch. Da hätte man eigentlich noch gut weiterreden können. Ja. Vielleicht auch nicht. Für das Gespräch. Sehen wir uns ja noch. Mag sein. Dankeschön. Danke. Vielleicht führt uns das Schicksal noch mal zusammen. Das hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen herzlich alles Gute. Ich wünsche Ihnen auch. Ja. Und bleiben Sie gesund. Danke, denn Sie Gesundheit auch. Ist nicht alles, aber alles ist ohne Gesundheit nichts. Nichts, ja. Dann gut. Wunderschönen guten Tag. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend, liebe Frau. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich mich jetzt bei Ihnen an den Tisch setze. Ja. Oh Mann, worauf habe ich mich eingelassen? Also ich bin Hannelore Fiat. Mein Name ist Wolfgang Biel. Herr Biel, Fiat. Ja. Das ist ein Hugenotter. Birgit Johansen. Frau Johansen. Schön. Ja, meine Vorfahren sind Hugenotten. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Ja, allerdings. Elke Wolko. Mein Name ist Knut Koopmann. Koopmann. Koopmann, ja. Das ist ganz norddeutsch. Ja, und ich bin auch Hamburger. Mhm. Ja. Achim Meyer. Herr Meyer mit kleinem M, großen und so weiter. Deutscher Adel. Ich freue mich, Sie kennenlerne. Ich heiße Kisch. Kisch. Kisch, Jakoba Kisch. Aha. Entschuldigen Sie, aber ich finde es gerade kommen und quasseln und keiner fragt mal was Persönliches. Ja, dann kann ich Sie nur fragen, wollen Sie einen Mann oder wollen Sie keinen? Ich will keinen Mann. Sie wollen keinen Mann? Ich will keinen Mann. Ich hatte einen wunderbaren Mann, aber ich brauche keinen Mann. Nee. Ich brauche Menschen, aber ob das nun ein Mann ist oder eine Frau, das ist mir ganz egal. Ich brauche. Naja, das ist richtig. Vielleicht Hilfe brauche ich, aber. Ach, ich hab ein kleines Gedichtchen. Denk ich heut zurück, so weiß ich ganz genau, ich wollte niemals eine andere Frau. Mein erster lieber Mann, der war Russe. Doch dann traf mich das Schicksal. Und ich war allein und glaubte nie wieder glücklich zu sein. Wir haben so viel zusammen gelesen, er mochte auch so gerne das lesen. Alleinsein Schuld und Sühne haben wir ganz gelesen. Noch bin ich ein Mann. Meine Töchter, ja. Sie fanden das beschämend. Gibt es eine, bei der ich vergessen kann. Auf Wiedersehen, aber wir haben uns trotzdem nie wieder gesehen. Er durfte wahrscheinlich nicht von seiner Familie aus. Ja. Bild. Meine Nächte waren von Sehnsucht erfüllt. Wir werden alle ziemlich alt. Ja. Wir werden alle ziemlich alt werden. Deswegen sitzen wir hier vielleicht. Doch als ich sie bat, nun sei endlich mein, da entfloh sie. Und nun bin ich wieder allein. Sehr schön. Ja. Das Schicksal verweigert mir einfach das Glück. Und was ich verlor, gibt es nie mehr zurück. Zurück, ja. Haben Sie es schon dreien vorgelesen oder bin Nein, ich die Erste? Nein, Sie sind in dem Fall die Erste. Und ich denke auch, Sie werden die Einzige bleiben. Ich halte das alles nicht aus. Eigentlich ganz nett, aber erwartet er sich wirklich eine Frau? Naja, mal schauen, wie das weitergeht. Einen Natürlich, Satz möchte ich hören. Nein. Doch, da habe ich doch gesehen. Entschuldigen Sie, Sie hatten ein Zettelchen in der Hand und haben das vorgelesen. Ich habe ja nichts dagegen. Und ich aber glaube, der kleine doppelte Vierzeiler hat ihr gar nicht schlecht gefallen. Dass sie natürlich nicht glaubt, dass sie die Erste ist, das kann ich verstehen. Aber sie auch. Es ist Schwerarbeit. Ehe ist Schwerarbeit. Ich war ja immer der Meinung, dass Ehe eine Reparaturwerkstatt ist. Aber dazu muss etwas da sein, was man reparieren kann. Mhm. Wenn das nicht da ist, dann gibt es nichts mehr zu reparieren. Mhm. Und so ist es wohl bei uns. Gibt es da jemanden anderen? Nein. Deswegen bin ich ja hier. Ja, und haben Sie denn, glauben Sie, dass jetzt eine weitere Partnerschaft harmonischer wäre? Man kommt ja schlecht raus aus seiner Haut. Ne? Ja, das ist auch die große Frage, die ich habe. Wenn man nun nur ein einziges Mal mit einer Frau so lange zusammengelebt hat, dann lohnt sich, glaube ich, ein zweiter Versuch. Ja, aber ich meine, haben Sie daraus gelernt? Also eine gewisse Veränderung mit einer anderen Person zusammen halte ich für denkbar. Aha. Ich würde ja auch gerne irgendwelche guten Anregungen entgegennehmen. Ja. Ob ich sie dann noch verarbeiten kann und ob das noch was wird. Naja, also ich bin nicht so interessiert, aber man muss es weitermachen. Bis zu einem Ende führen, ob gut oder nicht. Sehr sympathisch, hört sehr gut zu. Könnte mir schon Spaß machen, dieses Gespräch gelegentlich fortzusetzen. Ehe ist Schwerarbeit und wenn man sich davor drückt, kann es dann zu so einem Ende kommen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig verhalten habe. Ich weiß nicht, ich habe Ihnen ja gesagt, ich kann es mir nicht leisten. Ich würde gerne nachgehen. Tanzen Sie auch gerne? Bitte? Tanzen Sie auch gerne? Ob ich gerne tanze? Ich habe leidenschaftlich gern getanzt. Oh, ja, ich auch. Aber und jetzt? Sie auch. Ja. Aber man könnte jetzt ja auch noch wieder tanzen. Ne? Man könnte, es man gibt könnte. Ja so Lindy Hop Kurse. Wie heißt das? Lindy Hop, so Swingmusik. Das Aha. ist wunderschön, da kann man Figuren machen. Das macht so einen Spaß. Ich habe mal einen Kurs mitgemacht. Würden Sie auch mitmachen? Ja, unter Umständen. Also, ja, hätte ich Lust zu, ja. Also, der scheint mir doch schon ziemlich interessant. Es würde mich schon reizen, ihn mal einzuladen zu mir. Sie verwirren mich ein bisschen. Oh! Entschuldigen Sie mir diesen blöden Schal, aber ich will damit ein bisschen kaschieren. Aber das geht auch wieder weg. Das geht auch wieder weg. Wenn es in richtigen Händen. Naja. wenn die Zeit kommt, werde ich wieder abnehmen und dann bin ich schlank und rank, werde ich vielleicht nicht mehr so. Aber fit sind Sie noch, ne? Das sieht man doch. Fit oder? Und fett, ja. Sagen Sie. Also, der ist ja ganz interessant. Der ist ja richtig charmant. Na, mal sehen. Ein bisschen draufgängerisch allerdings auch und ein bisschen eitel. Ein bisschen ja, sehr selbstgefällig. Aber mal sehen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht rot. Nervös. Oh. Ja, nun. Können Sie sich noch mal eine richtige Beziehung vorstellen? Entschuldigt ich die Frage. Richtig, meine, muss, richtig vorstellen? Ich weiß es nicht. Muss ja nicht unter einem Dach sein, aber so ähnlich. Ja, ja. Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Ne? Mm. Man hat ja doch seine Gewohnheiten. So, mm. ne? Und wovor ich Sorge habe, ist, dass die Herren versorgt werden wollen, also bekocht werden, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte versorgt werden, wenn ich ganz ehrlich bin. Küssen Sie gerne? Liebend gerne. Das ist etwas liebend Wunderschönes. Gerne. Ja, küssen ist was Wunderschönes, ja. Aber ich habe ein bisschen, bin ein bisschen aus der Übung, ehrlich gesagt. Und Sie? Jein. Männer haben da ja mehr Möglichkeiten. Der Knüppel liegt auch hier beim Hund. Die stehen im Stau. Ich lebe gesund. Das ist entzückend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch und Sie haben mir sehr gut zugeredet und vor allen Dingen zugehört und davon bin ich sehr beeindruckt. Vielleicht haben Sie von mir zu wenig erfahren dadurch. Also bevor ich jetzt zur nächsten Dame verabredungsgemäß gehe, darf ich bitte nachholen? Ja, jetzt wird die Hand geküsst. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mann, guck mal, wieder Dirigent, aber nur wieder Dirigent. Guten Tag, mein Name ist Wolfgang Biel. Ja, guten Tag. Guten Tag. Sehen. Hallo. Danke, dass ich hier mich bei Ihnen so einfach Meier darf. Ich sage manchmal scherzhaft, Meier deutscher Adel. Müller, Meier, Schulz, nicht Meier. Jeder ist so verschieden, ich weiß auch nicht. Bei dem hier habe ich irgendwie... Er lächelt ja nett, ne? Aber ein bisschen klein. Oh, immer noch sehr attraktiv, obwohl er bestimmt ja über 70 ist. Also doch, eine sehr imposante Erscheinung. Glaub, die gefällt mir so sensibel wirkt er. Jetzt ja, bin ich ja verdammt einmal gespannt, ob der auch wieder nur von sich redet. Sieht ganz nett aus. Das ist der vierte. Hat hübsche Haare am Kopf. Ach, ich weiß nicht. Oh Gott. Der wirkt aber sympathisch. Ein bisschen was Gnomenhaftes. Wollen wir mal sehen. Ich muss freundlicher sein, glaube ich, zu den Leuten. Ich verschreck die. Und darf ich fragen, wieso Sie hier sind? Eine so attraktive Frau. Nun ja, wir sind scheinbar alle, wie ich jetzt, Sie sind mein vierter Herr. Bei allen Herren höre ich heraus, bisher, das ist, glaube ich, das Alleinsein. Ich finde das Alleinsein nicht so schlimm, auch wenn ich es bin. Aber ich möchte, dass mein kleiner Funke, den ich noch habe, ins Glühen kommt. Verstehen Sie? Blöd ausgedrückt. Nein, ich verstehe. Also darum bin ich hier. Ja. Können Sie sich nicht vorstellen, dass der Funke überspringt, wenn Sie jemanden kennenlernen, der Ihnen sympathisch ist? Das ist sicher hilfreich, ja. Und dass der Draht dann wieder glüht? Naja, das Feuer muss schon sehr gut sein, was den wieder zum Brennen bringt. Verstehe, ja. Darf was ich fragen? Sie hierher? Ja. Das ist auch natürlich eine lange Geschichte. Kurz gesagt, meine Frau hat sich vor 2 Jahren von mir getrennt. Sie ist selbstständig, selbstbewusst, energisch, sehr früh geheiratet, hat also wenig Verständnis, glaube ich, für meine Zögern. Also ist sie vielleicht nicht die ideale Reisebegleiterin für eine Tour nach Paris. Ja, ich habe in meiner Bibliothek habe ich auch mal gelesen. Direkt fragen würden, wenn Sie jetzt hier jemanden kennenlernen würden, erwarten Sie, dass der zu Ihnen zieht oder in meine Wohnung? Ja, passt der gar nicht rein. Das ist überhaupt kein Platz, nein. Ich wohne in ganz ärmlichen Verhältnissen. Also ich lebe von einer sehr schmalen Rente, das muss man sagen. Ja. Und was ich mir wünsche, ist einfach jemand, der mir auch was bieten kann. Könnten Sie das? Nee. Meine Rente ist wahrscheinlich Ihrer ähnlich. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, und und ehrlich gesagt, ein Bettverhältnis will ich gar nicht. Ja. Das kann dabei entstehen. Genau. Oder so, ja, aber ich möchte gerne. Das finde ich auch. Ich meine, bei mir ist Sex da nicht vorrangig. Wenn es sich ergibt, ist schön. Aber Ich finde, die Frau macht einen sehr unglücklichen Eindruck. Ich weiß nicht, ob ich das mir zumuten möchte oder das auffangen kann. Ich kann Ihnen ehrlich sagen, Fußball interessiert mich nicht die Bohne. Und Hunde kann ich nicht ausstehen. Ja. Tja, dann. Aber es ist doch trotzdem, ich wollte mal so sagen, für mich interessant, dass es mehr Menschen gibt, die eine kleine Rente haben. Und mehr als, und mehr genug, als man denkt, denke ich. Und die so vor sich hinwurschteln. Ihre Frau würde zwischen jeder Beziehung dann stehen. Ja, ja. Das ist schwierig. Das ist absolut schwierig. Ja. Und das kann ja Jahre noch gehen, oder? Es kann Jahre gehen. Und, ich gebe mir da mich auch da keine Illusion hin, dass das keiner Frau zumutbar ist. Fühlen Sie sich einsam? Wissen Sie, eine ganze Zeit war es nicht so schlimm. Aber in den letzten Jahren wird es immer schlimmer. Und ich sag mir auf der anderen Seite, ich habe ja nicht mehr viel Zeit. Ja. Ach, schade, dass jetzt das Glöckchen geht. Hey, ich danke Ihnen. Leider ist schon unsere Zeit. Ja, wieder auch immer. Tschüss. Sie sind der fünfte, nicht? Ja. Wir haben es jetzt durch. Ich glaube, ja. Ich bin Bankangestellte gewesen. Mein Mann ist vor 4 Jahren gestorben. Naja, die müssen wir jetzt nicht hier das Leben erzählen. Ich wollte jetzt eigentlich von Ihnen nur wissen, warum sind Sie hier? Ich... ich möchte noch mal was erleben. Ich habe das Gefühl, es ist noch ja, ja, da ist man lang ist und gut, immerfort dasselbe sehen und hören. Und man kann ja nicht immer nur lesen und Fernsehen schauen. Sondern also, Entschuldigung, darf ich Sie mal unterbrechen? Ja, bitte. Ja. Was stellen Sie sich eigentlich vor? Ich meine, Sie sind 86. Möchten Sie jetzt noch mal eine Partnerin haben? Wofür? Möchten Sie versorgt werden? Möchten Sie bekocht werden? Die Frage ist sehr berechtigt. Möchten Sie mit dieser Frau sogar noch mal ins Bett? Ist sowas denkbar? Naja, wissen Sie, das Bett ist ja nun so ein Problem. Aber schauen Sie, Zärtlichkeit und inniges Verstehen muss nicht unbedingt immer im Sex ausarten. Dann können Sie das in einer Weise offensichtlich. Ja. Wollen Sie nicht wissen, warum ich hierher gekommen bin? Doch, aber meine Fragen wären die gleichen, die Sie an mich gestellt haben. Also Sie wissen. Ja, aber Sie stellen sie nicht. Mir reicht das jetzt. Entschuldigen Sie, Sie sind jetzt Herr Wegner, der Fünfte. Ich hatte einen Herrn Meier, ich hatte einen Herrn Biel, ich hatte viele, viele Namen. Ich höre nichts Neues und ich wollte so gern was Neues hören. Ja. Alles das, was ich gehört habe, kaue ich bei mir zu Hause auch ab. Deswegen muss ich nicht herkommen. Jetzt apropos Katze, ich habe einen Hund. Oh, wow, wow. Ja. Und mag der Katzen? Nicht sehr. Ja. Ja. Tja, schade, nicht? Schade ist, wenn ich beide einen Hund oder beide eine Katze, Katze wäre auch kompliziert. Ich meine sicher, ich kann ja auch nicht jetzt damit rechnen, dass die stirbt. Nee, das will ich auch nicht. Nee, natürlich nicht. Ja. Ich habe schon heute mit ihr gesprochen und habe ihr das erzählt. Vielleicht kommt jemand. Hat sich schon ein bisschen komisch geguckt. Ich habe natürlich überhaupt nicht erzählt, dass da vielleicht auch ein Hund ist. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ja. Wenn ich dann nur noch sage, dass ich auch ein fußballbegeisterter Mensch bin. Das ist Fußball mag ich ja überhaupt. Sie haben schon 4 Damen alles kennengelernt. Das große Interesse. Mir geht langsam die Puste aus. Also es ist niemand, wo Sie sagen, das würde sich lohnen, wieder zu treffen und nein. Wie geht's Ihnen denn? Ach doch, ich finde sehr sensibel. Einer oder mehrere? Einen. Wie schön. Sie haben dann wieder so ein ganz süßes Augenblinkeln, wenn ich das sagen darf. Entschuldigung, weil ich ja vorhin auch so Donnerwetter, so frech gewesen bin, aber es war... Also, sie, ja, ja, aha, ein schönes Zwinkern. Ja. Unser Zusammensein geht ja zu Ende. Ich möchte Sie ganz direkt fragen. Nur eine kleine Frage. Ja, jetzt habe ich noch eine Frage. Verzeih, dass ich mit der Tür ins Haus falle. Wie soll ich das sagen? Liebe gnädige Frau, fänden Sie mich... Findest du mich attraktiv? Attraktiv? Finden Sie mich attraktiv? Finden Sie mich attraktiv? Das ist so eine Frage, nicht? Ja, das ist eine direkte Frage, es gefällt mir. Also, Sie sind ganz, also zweifellos, also ohne, also, nein. Ja, kann ich verstehen. Tut mir leid, aber wir wollen doch offen das zueinander sein. Das ist die Bedingung, ja, ja, das war die Bedingung, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ich bin erstaunt, dass Sie einen Bauch haben. Passt nicht zu Ihnen, finde ich. Ich finde Sie sehr sympathisch. Und finden Sie mich attraktiv? Ich finde Sie sehr, sehr attraktiv, äußerst interessant. Ich finde Sie sehr sympathisch, sagen wir mal so, ja? Ich habe das Gefühl, Sie interessieren sich gar nicht für andere Leute. Und wenn Sie mich jetzt schon so gefragt haben, dann sagen Sie doch auch mal ehrlich. Finden Sie mich attraktiv? Ja, ich finde Sie attraktiv. Aber irgendwie ist das Klima zwischen uns beiden spröde. Und umgekehrt? Ich würde lieber der Erste sein, der geantwortet hat. So. Ja, das ist aber nun nicht so gewesen. Also dann könnte ich, dann wenn ich es mit einem großen Ja beantworte, so speist sich dieses Ja auch aus der Tatsache, wie Sie mich... Sie finden mich attraktiv. Ja. Fein, danke. Altersglühen. Speed Dating für Senioren. Hörspiel von Jan-Georg Schütte. Was für mich eine große Mutprobe war, hierher zu gehen. Aber ich glaube, das war es für uns alle. Für uns alle, ja. Mit Peter Striebeck und Hille Dajes. Ich finde Sie sehr, sehr, sehr charmant. Das kann und interessant. Ja, also Ihren Einwand bezüglich des Alters kann ich verstehen. Hannes Stelzer und Angelika Thomas. Nun ist die Frage, ob wir in unserem Alter noch attraktiv sein können. Ja, und ich finde, das ist auch nicht das Entscheidende. Katharina Matz und Theo Fröhlich. Ich gucke nicht nur Fußball, ich habe sogar eine Dauerkarte bei St. Pauli. Das heißt also, jedes Heimspiel bin ich da. Peter Mertens und Brigitte Buhre. Ja, Sie haben die Arme verschränkt über den Bauch. ja, ich finde sie attraktiv. Christoph Banzer und Nicole Hesters. Hallo. Moderator Jan-Georg Schütte. Herr Ober, bringen Sie mir so einen Wein, bitte, Rotwein, eine Karaffe. Ich finde schon sehr komisch, dass wir uns hier treffen. Ja, ist gut. Dankeschön, ja. Ich heiße Elke Wolko. Volko. Volko, ja. Volko. Jakuba Kisch. Ich fand die Typen ja alle schrecklich. Ach. Was haben Sie sich denn erwartet? Ich weiß eigentlich gar nicht richtig, was ich erwartet habe. Erst wollte ich überhaupt nicht kommen. Und dann sollte ich auf mein Enkelkind aufpassen und meine Tochter wurde so wütend, dass ich gesagt habe, ich habe aber einen Termin, ich kann da nicht, ich muss nach Hamburg. Und da bin ich eigentlich aus Trotz. eure Mutter passt nicht auf ihr Enkelkind auf, sondern geht auf den Zutsch. Ja, die waren ganz schön sauer. Das ist nicht gut. Ja, die, ich weiß auch nicht, ob die das unmoralisch finden oder was. Also einen fand ich eigentlich ganz nett. Ich auch, nett. Einen. Einen, ja. Wer war denn das bei Ihnen? Erzählen Sie. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß. Der hatte einen Hund und schwärmte für St. Pauli. Ach, den mochten Sie? Ja, für St. Pauli. Ja. Den fand ich ganz schrecklich. Den fanden Sie schrecklich? Ach, den fand ich eigentlich Sagen Sie mal, wie fanden Sie den Architekten? Ich glaube, der hieß Wegener. Ja, so fein und so erlesen und... Nein, also der kam von vornherein gar nicht für mich in Frage. Das war für mich, wenn, der Einzige. Der Einzige, ja. Sind Sie auch Witwe, ja? Ich bin auch Witwe, ja. Seit wann? 4 Jahren. Ich auch. Ja? Ach. Ja, dann kommt plötzlich... Wie geht's hinten dabei? Ach, im Prinzip nicht schlecht, aber ich habe... Ich bin auch eigentlich gar nicht allein, aber also ich will auf keinen Fall nochmal irgendwo den Haushalt machen oder so für Ordnung sorgen oder... Naja, aber dieser da von St. Pauli. Meinen Sie? Hat er mir erzählt. Nein, das war dieser mit den weißen Haaren, der so ein bisschen jammervoll mit der nach Paris wollte. Grauenvoll, ja, nach Paris. Oh, hat mich der... Das ging ihn auch so, ja? Wo ich denke, mit dem nach Paris, aber nie und nimmer. Dann sagt er, da muss ich hingucken und da muss ich hingucken. Also, den fand ich furchtbar. Sagen Sie, und wie fanden Sie den Dichter, den Kleinen? Ganz schrecklich. Fürchterlich. Also. Und dann war einer, der war so... Ach, ist das wunderbar, dass Sie gekommen sind. Jetzt kann man sich ja abreagieren. Ja. Sonst wäre ich allein in meine Wohnung gegangen. Und wissen Sie, was ich am bemerkenswertesten fand? Nee. Beinahe keiner hat irgendwas gefragt. Keiner hat gefragt. Keiner hat was gefragt. Und die rühren in ihrer Suppe rum. Gut, die das sind fand unglücklich. Ich besonders bei dem mit Paris. Ich habe gesagt, jetzt hören Sie mir auch von Ihren Kindern zu erzählen. Nee, was sind das? Männer sind von einem anderen Stern. Ich sag's Ihnen. Kein. Haben Sie sich denn mit Ihrem Mann gut verstanden? Oh, fragen Sie mich nicht. Ja. Nicht fragen. Das war... Ja, wir haben uns gut verstanden. Sie? Ja. Ruhig. Ruhig? Ja, mein Mann war ruhig. Der wollte... Das ist doch wunderbar. Und der war... Also, er... Der hat mir immer das Gefühl gegeben, eine Frau zu sein. Und das vermisse ich, wissen Sie. Der hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich attraktiv bin, dass er mich toll findet. Sie haben sich sowas erhalten, finde ich. Dass Sie so eine Frau bleiben wollen. Daran habe ich schon jahrelang nicht mehr gedacht. Das ist ja wunderbar. Ja, aber das ist doch schrecklich, wenn man da nicht dran denkt. Also wenn man sich nur noch als Neutrum durch die Welt bewegt. Nö, nicht Neutrum, aber ich brauche keine, ja. Also mein Mann und ich waren, also wenn ich das mal so sagen darf, wir haben immer miteinander geschlafen. Das fand ich einfach schön. Herrlich ist das, ja. Fehlt Ihnen das? Ja. Naja. Und dann heißt es doch immer, wenn man alles, dann sagen sie manchmal so, Sex gibt's auch bei alten Leuten. Ich sehe es nicht, wo. Ne? Wolke 5, oder wie hieß der Film? Ja, ja, den habe ich nicht gesehen. Wollte ich auch nicht sehen. Hat Darf er ich sich noch? Da? Gerne, ja. Aber Sie müssen fahren, gell? Da muss man ja, denken. Ich muss ein bisschen vorsichtig. Aber vielleicht gehe ich ja ins Hotel. Gar nicht schlecht. Wie lange waren Sie verheiratet? 40 Jahre. 40? Ja. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ich bin 67. Sie Kind? Wie alt sind Sie denn? Ich bin 74. Das gibt's aber nicht. Ach, jetzt kommen Sie nicht mit diesen Sätzen. Natürlich gibt's das. Und wie es das gibt. Manche Leute halten sich gut und dazu gehören Sie. Ich denke nicht dran. Aber ich war 50 Jahre verheiratet. 50? Oh Mann, ja. Aber wir haben es so schön gehabt. Mein Mann hat mir alles ersetzt. Alles. Wir waren immer einer Meinung. Das und wird ja auch stärker, wenn man älter wird, finde ich. Ach, ne? Es wurde immer schöner. Man hat immer mehr denselben Geschmack. So. Ja. Und man versteht das dann auch ohne Worte. Man muss dann gar nicht die ganze Zeit immer gar reden. Gar nichts. Ne? Wir haben geschwiegen stundenlang und wussten und haben angefangen zu reden und waren am gleichen Thema. Wir haben geguckt und wussten, was der andere sieht. Es war wirklich, es war schön. Aber warum sind Sie denn dann zu diesem Speeddating gekommen? Ich habe da, wo ich einkaufe, ist eine Verkäuferin, eine Frau Engelbrecht. Ich glaube, das ist eine prachtvolle Person. Die hat immer eine andere Frisur und sitzt da immer tough an diesem schrecklichen Posten. Und die sagte zu mir vor kurzem, sagen Sie mal, was treiben Sie eigentlich? Und da habe ich von ihr eine Karte bekommen. Eigentlich bin ich ihretwegen dahergegangen. Das finde ich schön, dass Sie sagen, die Frau hat mich angeguckt. Es ist so wichtig, angeguckt zu werden. Ja, das und diese fünf Typen, die wir heute hatten, die haben nicht geguckt. Ja, wahrscheinlich nicht. Selbst ich will doch keinen Mann mehr haben. Ich hatte den besten meines Lebens. Ich brauche doch keine Turnerei mehr. Das habe ich hinter mir. Das haben Sie hinter sich? Ich glaube, ja. Ich habe da richtig noch manchmal... Donnerwetter, also jetzt bewundere ich an muss Sie. Ich sagen, das war Sie sind 10 Jahre jünger, hallo, na, 6. Das ist viel. Die ersten Jahre war das überhaupt nicht. Und jetzt so, jetzt im vierten Jahr, da merke ich plötzlich so, dass ich denke, ach guck mal, der sieht doch ganz gut aus. Ist das wahr? Ja. Fantastisch. Der sieht ja sympathisch aus oder der sagt mal, oder ich meine, so im Fernsehen... Na, ich bitte sehr, wer gefällt Ihnen im Fernsehen? Im Fernsehen? George Clooney. Ja, das ist ein wirklich schicker Mann, ja. Ja, obwohl aber ich gut, ja, der hat ja einen Doppelgänger und das ist Cary Grant. Und Cary Grant... Grandios, ja. Cary Grant, ja. Ach, war der gut. Oh. Sagen Sie, und der soll schwul gewesen sein? Das war der Schock meines Lebens. Cary Grant soll schwul gewesen sein, mit seinem Chauffeur. Ich muss sofort noch ein Schluck Rotwein trinken. Das finde ich ja enttäuschend. Ist das nicht schrecklich? Ja. Gott, bin ich froh, dass Sie da gekommen sind. Das ist ja... Was haben Sie denn noch vor? Was heute Abend? Noch? Nicht heute Abend, überhaupt mit so. Mit meinem Leben. Mit Ihrem Leben, mit dem Donnerstag, der kommt, mit dem Freitag, mit dem Wochenende, mit, mit Ihrem Leben. Ach, ich will nicht nur die Oma sein, die auf die Enkel aufpasst. Sie haben so und recht. Die ihre Rente kriegt. Und die, Sie haben so ich kriege ja Rente, ich kann mir sogar ein bisschen was leisten. Das ist ganz gut. Nicht? Ich habe ein Haus und da wohne ich jetzt alleine drin. Das ist auch nicht schön. Nee? Nie immer alleine sein. Ja, aber bevor man jemanden falschen Leben sitzen hat, das ist Liebe alleine. Ja. Gucken Sie viel fern? Ja. Hören Sie Musik? Abends? Nee, eigentlich nicht. Ich höre wohl mal Radio. Mein Gott, wissen Sie noch, wie schön wir früher mitgesungen haben bei Come Prima, Come Prima. Oh ja. Ah, waren das Schlager. Gott, haben wir mitgetan. Volare. Das war wunderbar. Mein Gott. Ja, aber Sie haben ja gesagt, sind wir alt. Alt ist doch nicht schlimm. Wir sind ja in der Mehrheit, ne? Können wir uns wieder treffen und weiter über Männer schimpfen oder unseren Standpunkt gegen Männer oder nein, also, ich bin weiß Gott nicht gegen Männer, weiß Gott nicht. Nee, aber wir können, ich finde das nämlich auch interessant, wie wir uns unterhalten. Man könnte ja ewig so weitermachen. Sie wollen wirklich noch nach Bremen? Ich habe eine Riesenwohnung. Wie wär's, wenn Sie bei mir übernachten? Überlegen Sie sich 2 Minuten, 5 Minuten und rufen Sie Ihre 4 Kinder an und sagen Sie... Die kriegen Zusammenbruch, wenn ich sage, ich komme nicht heute Abend. Nein, ich mache das gerne. Ich mache das gerne. Ist das Ihr Ernst? Ja, und wenn es nur ist, dass ich meinen Mädchen sage, Rika, ich bleib heute hier. Ja, die kriegen Zusammenbruch. Ja. Wir können dann in Ruhe vielleicht noch ein Glas Rotwein trinken. Ich freue mich, dass ich Sie kennengelernt habe. Herr Ober? Herr Ober? Hallo. Er sieht uns wieder. Er kriegt uns schon. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que Komposition Johannes Huth. Musik Juris Quartett mit Eduard Tachalow, Violine, Jakob Neubauer und Jefim Juris Bayan, Christian Schulz Gitarre, Johannes Huth Kontrabass. Gesang Julia Schilinski. Schlagzeug Ole Seimetz, Klavier Jörg Hochapfel. Technische Realisation Rudolf Grosser, Gerd-Ulrich Poggensee und Angelika Körber. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Regie Jan-Georg Schütte. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2011.